im Kreis ihrer Enkel die alte Frau, zeigt mit erhobener Hand auf die Wälder, die dunklen über der Drau. Jetzt zeige ich euch euer Land, jetzt zeige ich euch euer Land. Da droben, da hab ich geschuftet am Hang, als ich ein Kind noch war. Bei der Christmette mit Glockenklang hing Eis von Rock und Haar, hing Eis von Rock und Haar. Die Bergknappen kamen vom Lindenwirt und flüsterten heimlich mit List, dass sich in der Welt was ändern wird, nichts bleiben muss, wie es ist, nichts bleiben muss, wie es ist. Verschwiegene Bäume, verschworener Wald und drei rote Pfiffe, drei rote Pfiffe im Wald. Die Drau hinunter trieb Mond um Mond, da brach der Faschist den Krieg aus. Da hatte ich dann einen Mann an der Front und hatte drei Kinder im Haus, und hatte drei Kinder im Haus. Wie tönte da markiger Nazi-Gesang von deutschem Boden und Blut? Manch ein Bursch in die Berge entsprang, ich trug Flugblätter unter dem Hut, ich trug Flugblätter unter dem Hut. Der Gestapo war kalt und der Gauleiter schalt Partisanen im eigenen Land. Geflüster und Brot in den Wald, sie haben mich Jelka genannt, sie haben mich Jelka genannt. Verschwiegene Bäume, verschworener Wald und drei rote Pfiffe, drei rote Pfiffe im Wald. Der Winter war nass und uns wärmte der Hass, viele sind's, die die Erde heut birgt. Wir haben gefochten da droben am Pass, an unserer Befreiung gewirkt, an unserer Befreiung gewirkt. Der Krieg war vorbei, da war Stille im Land, da waren die lautesten leis. Sie nahmen das Hitlerbild von der Wand, ihre Westen, die wuschen sie weiß, ihre Westen, die wuschen sie weiß. Ihr, meine Enkel, was hört ihr so stumm? Die alten, die kalten Berichte. Jetzt trampeln sie wieder auf euren Rechten herum. Erinnert euch meiner Geschichte. Erinnert euch meiner Geschichte.